aus den Zahlen. Es wird getürkt, es sind Wahlen. Malach verlockt in der Ostkrieg. Und Astrado spielt dies Lied. Spielt ein sommerliches Lied. Und wir hassen das System. Für manche ist es sehr bequem, schön anzusehen. Das System bringt Geld, lässt Wünsche in Erfüllung gehen. Viele feiern, viele hungern, viele bescheißen. Nach unten tut sich eh keine Sau. Und wir hassen das. Schöne Lieder, alle lachen, man freut sich, lässt es krachen. Tolles Leben, wunderbar, doch da geht's mir nicht klar. Melodien erfreuen das Herz und deshalb schieben wir den Tat. Deshalb schieben wir den Tat. Denn wir hassen das System. Für manche ist es sehr bequem, schön anzusehen, das System. Wir hassen das System. Denn wir hassen das System. Für manche ist es sehr bequem, schön anzusehen. Das System bringt Geld, lässt Wünsche in Erfüllung gehen. Viele feiern, viele hungern, viele bescheißen. Nach unten tut sich eh keine Sau. Denn wir hassen das System. Wir sind Deutschland, wir sind klasse. Eine aufmerksame Rasse, bestens aufgehört.